das musikalische Weltbild von Gentle Giant, so nach dem Motto, mach's dem Hörer ja nicht zu leid, ziemlich schnell rund. Es wurde dann auf den verschiedenen Alben nur noch verschieden ausgefeilt und variiert. Am vollkommensten ist das vielleicht gelungen auf dem Album The Power and the Glory im Jahre 74. Thematisch geht es da um Macht und Ohnmacht und um den Missbrauch von Macht, und kommerziell gesehen war es tatsächlich der Erfolg für die Gruppe. In Zahlen ausgedrückt, das Album schaffte es in die Top 50, allerdings nicht in England in der Heimat, sondern in den USA in den Billboard-Charts. Hier noch ein Ausschnitt, gerade haben wir Aspirations gehört, hier noch ein Ausschnitt aus diesem Album The Face.